Wenn die Jahre kürzer werden, bist du länger schon auf Erden. Deine Schritte werden kleiner, deine Bosheiten gemeiner. Siehst du es genau bei Licht, alte Weiber willst du nicht. Doch die Jungen wird dir klar, nehmen dich gar nicht mehr wahr. La la la la la la la la la. Zeit verrinnt zwischen den Tagen, viel zu viele offene Fragen quälen sich durch dein Gehirn, graben Forschen in die Stirn. Kleine und auch große Leiden werden dich ab jetzt begleiten. Lass dich darum nicht verdrießen, wenn dir Nasenhaare sprießen. La la la la la la la. Bis zum Grab geht es immer nur bergab, selbst die tollsten Höhenflüge stellt sich raus, sind manchmal Lüge. Wenn die Jahre kürzer werden, bist du länger schon auf Erden. Klage nicht wegen der Zeit, lebe deine Endlichkeit. La la la la la la la la la.